Katharina Maschmeyer gilt als große Jazz-Hoffnung hierzulande. Sie studierte Saxophon und Komposition in den Niederlanden und führt seit 10 Jahren das Katharina Maschmeyer Quartett. Mit seinem Stilmix aus Modern Jazz, Rock und Funk hat sich die Band deutschlandweit mit 4 Alben einen Namen gemacht. Seit kurzem nennen sie sich nun Karma Quartett. Das sind nicht nur die Anfangsbuchstaben im Namen der Osnabrücker Saxophonistin, sondern auch ein Wortspiel mit dem Begriff Karma. Und dieser doppeldeutige Name passt dann auch gut zum neuen Album Love Supreme Universal Tone, ihrer Hommage an John Coltranes vor 50 Jahren veröffentlichter Suite Love Supreme. Mit Katharina Maschmeyer und Nils Pollheide, dem Gitarristen und Komponisten des Karma Quartetts, hat Olaf Maikopf gesprochen. Um Kreativität entfalten zu können, braucht es nicht nur Einfallsreichtum, sondern ganz sicher auch Inspiration. Wenn dann aber versucht wird, lediglich seinen Vorbildern zu folgen, ergibt so eine Kopie kaum Sinn. Darum lässt sich das Karma Quartett, die Band der Saxophonistin Katharina Maschmeyer, zwar inspirieren, auf dem neuen Album A Love Supreme Universal Tone, von der in den 1960er Jahren entstandenen spirituellen Musik von John Coltrane und Pharoah Sanders. Doch ihre eigene Freiheit finden sie dann in deren Neuinterpretation und schöpferischen Erweiterung. Ganz sicher ist das ein selbstbewusstes Anliegen, die kongeniale und so bewegende Suite A Love Supreme in andere Sphären, andere Klangwelten abseits des ursprünglichen Sounds zu übertragen. Es ist ja deutlich, dass unser Album mehr in die Jazzrock-Richtung geht und nicht an die Hardbop-Zeit von John Coltrane erinnert. Das liegt sicherlich auch an unserer Besetzung und natürlich an dem Einfluss, den das Mavision Orchestra auf Nils hat. Dennoch ist es der Einfluss von John Coltranes A Love Supreme und der Grundgedanke seiner Musik, der uns dazu bewogen hat, unser Album aufzunehmen. Es war auch niemals unsere Absicht, die Suite möglichst originalgetreu nachzuspielen und die gleiche Instrumentierung wie auf diesem legendären Album zu nutzen. Mit unserem Album wollen wir uns eher bei John Coltrane für seine Musik bedanken, denn sein A Love Supreme hat für uns eine sehr starke Bedeutung und letztlich auch einen interessanten Einfluss auf die musikalische Entwicklung unseres Quartetts. Die Nähe zum ersten Album des Mahavishnu Orchestra, aber mehr noch dem Duo-Album von Carlos Santana und John McLaughlin aus den frühen 1970er Jahren, ist bei der Neufassung von Coltranes Love Supreme Suite bewusst so gewollt. Zwar hat das Karma Quartett eine ähnlich kraftvolle Dynamik, letztlich wirkt das Album dann aber doch nicht so nachhaltig und immanent wie die zwei genannten legendären Aufnahmen. Es ist die Idee der Inner Mounting Flame, die uns sehr wichtig ist. Also Carlos Santana hat in seiner Biografie beschrieben, wie er die Love Supreme von John Coltrane empfindet und uns damit ziemlich aus der Seele gesprochen. Für ihn bedeutet diese Musik, das Ego loszulassen und die Energie frei fließen zu lassen. Und das haben wir beim Spielen der Suite selber auch ganz stark so empfunden. Carlos nennt diesen Gedanken für sich Universal Tone und John McLaughlin nennt diesen Gedanken Inner Mounting Flame. Bei unserem Album Love Supreme Universal Tone geht es uns um Musik aus dem Moment heraus. Ohne Ego, ohne Kalkül, einfach um der Musik selbst willen. Unser Arrangement fanden wir durch einen spontanen Jam, in dem wir es einfach haben geschehen lassen, dem Universal Tone quasi seinen Raum gelassen haben und ihm nicht durch zu viel Plan und Verkopftheit im Wege standen. John Coltrane's Suite A Love Supreme, wie auch das Album Love, Devotion and Surrender von Santana und McLaughlin, resultierte aus deren intensiven Beschäftigung mit östlichen Religionen, Meditation und einer daraus erhofften geistigen Erleuchtung. Ihre Musik drückte Kraft aus, war aber so neu und schien darum für die Hörer wie aus einer anderen Welt. Bei beiden Platten habe ich ein Gefühl der Reinigung oder Heilung, wenn ich sie höre. Nils und ich hatten irgendwann eine Phase, in der wir dieses Album extrem viel gehört haben. Besonders an Tagen, an denen wir Kraft brauchten, hat uns diese Musik wirklich extrem gut getan. Inzwischen hoffe ich, begriffen zu haben, dass es eben nicht nur um die theoretisch richtigen Töne zu einem Akkord geht, sondern in erster Linie um das Kreieren von einer Stimmung, eines Gefühls oder einer Assoziation, also schlichtweg um Energie. Und das kann Carlos Santana hervorragend. Mit dem Begriff Universal Tone meint er nach meiner Auffassung genau dieses Freisetzen von positiver, die Menschen verbindender Energie mit Hilfe von Musik. Und genau das ist für mich persönlich auch die Essenz von Coltrane's A Love Supreme. Das Karma Quartett spielt auf dem Album nicht nur alle vier Stücke von Coltrane's A Love Supreme Suite, sondern ergänzt diese um Pharoah Sanders' Jazz-Mantra »The Creator Has a Master Plan« aus dem Jahr 1969. Denn dem Tenorsaxophonisten und ehemaligen Mitglied der Coltrane-Band ging es in seiner Musik ebenfalls um die Vertonung spiritueller Gedanken. Das Stück mit seiner gleichbleibenden Basslinie hat dieselbe harmonische Offenheit wie Coltrane's Acknowledgement und ist so der perfekte Übergang von der Suite zu den anschließend folgenden zwei Eigenkompositionen des Karma-Quartett. Mit ihrem ausgeklügelt changierenden Post-Fusion-Album schlägt Katharina Maschmeyer mit ihrem feinnervig wie ungemein spielfreudig agierenden Karma-Quartett sehr eindrucksvoll eine Brücke aus Coltranes Zeit ins Heute und positioniert ihre Band als ein starkes Kollektiv im deutschen Jazz.